Ich organisiere mich selbst, ich delegiere mich selbst, ich beweise mich selbst, ich genieße mich selbst, ich mich selbst, ich mich selbst. Ich evaluiere mich selbst, ich repariere mich selbst, ich demontiere mich selbst, ich mich selbst, ich mich selbst. Ich entspanne mich selbst, ich betrinke mich selbst, ich befriedige mich selbst.